FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Seit Anfang des Jahres haben wir ein neues Kapitel in der Geschichte des neuen Antisemitismus. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der 2002 seine Tätigkeit aufgenommen hat, macht ihn zu seiner Mission. Die antisemitischen Ausschreitungen des Sommers 2014 sind noch in guter Erinnerung, während versucht wird, den Juden unter den Staaten vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Die Chefanklägerin in Den Haag, Fatou Bensouda, leitet Vorermittlungen gegen Israel in derselben Sache ein, nachdem Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Mitgliedschaft seines angeblichen Staats in dieser Institution beantragt hatte, um eben solche Ermittlungen zu initiieren. Der durch die UN-Vollversammlung verliehene Status eines permanenten Beobachters scheint dafür auszureichen. Abbas weiß dabei, die Terrororganisation Hamas hinter sich und die Mitgliedschaft wurde rückwirkend ab dem 13. Juni 2014 beantragt. Am 12. Juni waren drei israelische Jugendliche im Westjordanland entführt und ermordet worden, was die israelische Aktion gegen die Hamas ausgelöst hatte. Was für eine Absicht steht dahinter? Das sollte klar sein. Man möchte die Jüdinnen und Juden so schutzlos wissen, wie sie es am 9. Januar dieses Jahres in einem koscheren Supermarkt in Paris waren, als die Attentäter mit ihren Sturmgewehren auf sie losgingen. Die Propaganda, wie sie von der UNO verbreitet wird, zielt ab auf die Delegitimierung der Schutzfunktion des israelischen Staates. Da müsste man glatt die Ächtung der UNO fordern. Aber tut sie nicht mal auch was Gutes, zum Beispiel für die Frauen? Vor kurzem konnten wir vernehmen, dass die Fachkommission für die rechtliche Stellung der Frau, also die United Nations Commission on the Status of Women, die seit 1946 existiert und zum Wirtschafts- und Sozialrat der UNO gehört, mit Frauenrechten sich beschäftigte. Dagegen ist nichts zu sagen, denn in vielen Staaten sind Frauen nahezu rechtlos. Da gäbe es viel zu tun. Nun ist aber die 59. Jahressitzung der Frauenrechtskommission zu Ende gegangen. Auf dem Blog von Fisch und Fleisch berichtet Alexander Feuerherd darüber, dass sogar eine Resolution angenommen worden ist, in der sogar ein Staat für die Verletzung von Frauenrechten verurteilt wird. Dieser Staat bekommt dadurch von der UNO eine Art Alleinstellungsmerkmal verliehen, so sagt er. Zumindest aber scheinen seine Verstöße ungewöhnlich gravierend und dadurch besonders erwähnenswert zu sein. Um welchen Staat handelt es sich also? Vielleicht um Pakistan, wo prozentual den meisten Frauen Gewalt durch ihre Partner widerfährt? Oder um den Sudan, wo 88% der Frauen unter 50 Jahre eine Genitalverstümmelung über sich ergehen lassen mussten und wo das Mindestalter für eine Heirat von Mädchen bei 10 Jahren liegt? Um Saudi-Arabien, wo Frauen physisch bestraft werden, wenn sie nicht die vorgeschriebene Kleidung tragen und wo sie nicht Auto fahren oder einen männlichen Verwandten ohne verreisen dürfen? Oder vielleicht um die Islamische Republik Iran, wo Frauen wegen eines Seitensprunges zu Tode gesteinigt werden können, keinem Gericht vorstehen dürfen, einem rigiden Kopftuchzwang zu folgen haben und das Einverständnis ihres Mannes benötigen, um außerhalb ihrer Wohnung zu arbeiten? Um Syrien, wo das Regime Vergewaltigung und andere Formen sexualisierter Gewalt gegen Frauen als Kriegsstrategie einsetzt? Um China, wo es Zwangsabtreibung und Sterilisation gegen Frauen gibt? Oder um eines jener zahlreichen Länder, in denen Ehrenmorde, Frauenhandel, Zwangsprostitution und die gesamte Palette der Vorenthaltung politischer, individueller und sozialer Rechte für Frauen an der Tagesordnung, also normal sind? Nein. Dieser Staat, der als einziger von der United Nations Commission on the Status of Women in einer Resolution explizit verurteilt wurde, ist allen Ernstes Israel. Die israelische Besatzung, so heißt es in der Resolution, bleibt das Haupthindernis für palästinensische Frauen, was ihre Fortschritte, ihre Eigenständigkeit und ihre Integration in die Entwicklung ihrer Gesellschaft betrifft. Ron Prothor, der Botschafter des Staates Israel bei den Vereinigten Nationen, konnte angesichts dessen nur den Kopf schütteln. Wenn es noch eines Beweises bedurft haben sollte, dass die UNO gegenüber Israel voreingenommen ist, dann haben wir ihn heute bekommen. Von den 193 UN-Mitgliedstaaten schlachten Dutzende unschuldige Zivilisten ab und haben Gesetze verabschiedet, mit denen Frauen an den Rand der jeweiligen Gesellschaft gedrängt werden. Aber sie alle bekommen hier einen Persilschein. So viel erst einmal zum gerade grassierenden Antisemitismus, der sich vor allem gegen den Staaten unter den Juden richtet. Die UNO sollte ja eigentlich in einer Tradition der Aufklärung stehen. Aber das besagt ja auch nichts. Dass diese so human war, wie man es rückwirkend erwartet, hatten wir in der letzten Sendung verneinen müssen. Sie war zwar nicht ausschließlich antisemitisch, aber doch in Hinsicht einer Epoche, in der die Judenemanzipation hätte stattfinden sollen, doch recht janusköpfig. Und wie sieht es mit den Theoretikern aus, die für das Völkerrecht stehen, wie es auf verschiedene Art und Weise zum Ausdruck kam? Bei Kant, Fichte und Hegel. Kants ewiger Frieden spielte bei der Gründung des Völkerbundes und der UNO eine gewisse Rolle, obwohl er auch recht skeptisch war, was die Voraussetzungen eines Völkerbundes betrifft. Fichte vertrat einen moderaten Nationalismus, der den Staat als Element der Menschheit ansah. Hegel war in der Tradition von Hobbes der Auffassung, dass man solche Institutionen mehr Bedeutung zuspricht, als sie überhaupt haben können, da ja das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten ausgeblendet wird. Völkerrecht besteht vor allem aus Absprachen und Bündnissen und ist nicht von einer übergeordneten und adäquat bewaffneten Macht gedeckt. Was aber nicht heißt, dass es als System von Konvention nur von geringerer Bedeutung ist. Kant sah ja schon, dass so eine Art Weltsouverän, wenn nicht illusorisch, so doch eher gefährlich für die Welt wäre, weil er sich der Kontrolle der Individuen entzöge. Nun sind wir schon beim heutigen Thema, was in der Zeit als solche Ideen reflektiert wurden, an Judenfeindschaftlichen gedacht wurde, von Theoretikern, die heute noch geschätzt werden und von Bedeutung sind. Was für die Aufklärung galt, gilt auch für diese Epoche, der man nachträglich den Namen deutscher Idealismus gegeben hat. Die Janusköpfigkeit der Aufklärung übertrug sich auch auf diese Ideenformation des deutschen Idealismus, die einer Person Kants die Aufklärung als Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zusammenfasste und das Traditionale, auch das Bereich des Religiösen, zugunsten eines Reiches der Freiheit, menschlicher Autonomie aufzuheben intendierte und Religion in den Grenzen der Vernunft zu etablieren suchte. Offenbarungstheologie wurde verdrängt durch den Gedanken, dass nichts an Religiösen zu akzeptieren sei, das die Menschen unter heteronome Verhältnisse bringen könnte. Dass Juden zugleich auch zum Opfer genau dieser Aufklärung wurden, die auch die Emanzipation der Juden wollte, konnten wir letztes Mal an Voltaire zeigen. Der deutsche Idealismus, Kant, Fichte, Hegel, brachte auch seine eigene Selbstkritik hervor, sei es durch persönliche Kontakte zu Juden, sei es abgeschrocken von anderer antisemitischer Demagogie motiviert. Diese wurde allerdings in der Rezeptionsgeschichte meist ausgeblendet. Und wegen dieser ist eine Kritik des Antisemitismus unmöglich, wenn sie nicht dessen heimliches Telos in der Weltgeschichte des Massenmords an den europäischen Juden im Blick behält. Allerdings ohne es anachronistisch als Maßstab zu nehmen. Der Antisemitismus wurde schon diagnostiziert, bevor das Wort überhaupt durch Autoren wie Wilhelm Marr populär gemacht wurde und dann später von einem eingeschränkten historischen Phänomen auf alle historischen Gestalten der Judenfeindschaft übertragen wurde, die zwar unabhängig von dessen Telos sind, aber nicht unabhängig davon gedacht werden können, weil sie auch dessen Resultat gewesen ist. Versetzen wir uns in die Inkubationszeit des deutschen Idealismus, in der bereits Antisemitisches von Juden erkannt und öffentlich gebrandmarkt wurde. In vorherigen Sendungen haben wir ja schon von der 1700 herausgebrachten Schrift Eisenmengers Entdecktes Judentum gesprochen. Diese spielt in der Kritik eine Rolle. 1794 erschien Saul Aschers Eisenmenger II. Nebst einem vorangesetzten Sendschreiben an den Herrn Professor Fichte in Jena, die eine Polemik gegen den Verfasser des Beitrags zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französischen Revolution enthielt. Bei der Abfassung der Schrift war der Name des Autors Fichte noch nicht bekannt und deswegen wurde das Sendschreiben hinzugefügt, indem er erwähnte, den Judenhass auf Kant zurückzuführen, nur eine kleine Einschränkung verdiente. Genug, so Saul Ascher, werde ich schon bewirkt haben, wenn ich ihren Lehrer, also Kant, eines Teils überzeugt, wie nachteilig es selbst für seine gute Absicht ist, einem jeden, ohne vorher seinen Charakter einer strengen Prüfung unterworfen zu haben, die Pforte seines Lyceums zu öffnen und ihm auf dem Gebiete seiner esoterischen Philosophie oder seiner Meinungen frei umherwandeln zu lassen. Die einzige Entschuldigung, die man für Herrn Kant in Rücksicht ihrer anführen könnte, wäre bloß, dass sie durch eine Kritik aller Offenbarung, wie? Kein Wink zu einer Kritik des Judenhasses gegeben, dass sie aber sich zugleich dazu entschließen konnten, diese Idee zu realisieren, dass sie so öffentlich die Prolegomena dazu dem Publikum vorlegten. Das kann und darf einer Rüge in unserem zu exzentrischen Prinzipien geneigten Zeitalter nicht entgehen. Ob sie sich von einer jeden gehässigten Absicht loszusprechen vermögen werden, zweifle ich sehr. Ebenso wenig stehe ich dafür, dass ihr großer Lehrer davon freigesprochen werden dürfte. Mit großem Lehrer war Kant gemeint, so dass wir zunächst auf Fichte und Kant kommen werden, um dann zu Hegel überzugehen. Bevor Kant seine Religionsschrift schrieb, die Religion in den Grenzen der Vernunft betrachtete, hatte Fichte ihn kontaktiert, um Geld für den Lebensunterhalt zu erbitten. Statt aber ihm Geld zu gewähren, verschaffte ihm bei seinem Verleger einen Vorschuss für eine Schrift, den Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Kant, der sie für gut geschrieben hielt, empfahl sie also seinem Verleger Hartung, der sie Anfang 1792 auch außerhalb von Königsberg anonym erscheinen ließ. Sie wurde, wie der Verleger wohl auch beabsichtigte, vom Publikum für eine Schrift Kants gehalten und nachdem sich die Autorenschaft herumsprach, wurde Fichte schlagartig berühmt. Aber warum erzähle ich das jetzt? Zu Juden findet sich nur eine Fußnote zu dem folgenden Text. Sieht zum Beispiel und hört Gott wirklich, so muss er auch durch diese Sinne des Vergnügens teilhaftig sein. So ist es sehr möglich, dass wir ihm ein sinnliches Vergnügen machen können, dass der Geruch der Brandopfer und Speisopfer ihm wirklich gefallen kann. Dass die Juden älterer Zeiten wirklich so schlossen, bezeugen die Vorstellungen der Propheten gegen diesen Irrtum. Dass sie in neueren Zeiten nicht klüger sind, beweisen die lächerlichen kindischen Vorstellungen von Gott, die ihr Talmud enthält. Ob für Schuld ihrer Religion oder ihre eigene, bleibt hier ununtersucht. So Fichte. Die Erfahrungen mit Juden auf seiner Polenreise im Frühjahr 1791 hatten sich auch schon in seinen Tagebüchern niedergeschlagen. Aber wo Juden negativ erwähnt werden, ging das nicht über das hinaus, was auch Juden zur damaligen Zeit über deren polnische Brüder aussagten. Nun, das Corpus Delicti, der Text, der Fichte den Ruf eines Judenfeindes eingebracht hatte, lautet folgendermaßen: Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht. Es ist das Judentum. Ich glaube nicht, dass dasselbe dadurch, dass es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bildet, sondern dadurch, dass dieser Staat auf dem Hass des ganzen menschlichen Geschlechts aufgebaut ist, so fürchterlich werde. Von einem Volke, dessen Geringster seine Ahnen höher hinaufführt als wir anderen alle unsere Geschichte und in einem Emir, der älter ist als sie, seinen Stammvater sieht, eine Sage, die wir selbst unter unseren Glaubensartikel aufgenommen haben. Dass in allen Völkern die Nachkommen derer erblickt, welche sie aus ihrem schwärmerisch geliebten Vaterlande vertrieben haben. Dass sich zudem den Körper erschlaffenden und den Geist für jedes edle Gefühl tötenden Kleinhandel verdammt hat und verdammt wird. Dass bis in seinen Pflichten und Rechten und bis in der Seele des Allvaters uns andere alle von sich absondert. Von so einem Volke sollte sich etwas anderes erwarten lassen, als was wir sehen, dass in einem Staate, wo der unumschränkte König mir meine väterliche Hütte nicht nehmen darf, der erste Jude, dem es gefällt, mich ungestraft ausplündert. Dies alles seht ihr mit an und redet zuckersüße Worte von Toleranz und Menschenrechten und Bürgerrechten, indem ihr in uns die ersten Menschenrechte kränkt, könnt ihr eure liebevollen Duldung gegen diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, durch alle Titel, Würden und Ehrenstellen, die ihr ihnen gebt, kein Genüge tun, indem ihr diejenigen, die nur nicht ebenso wie ihr an ihn glauben, öffentlich schimpft und ihnen bürgerliche Ehre und mit Würde verdientes Brot nehmt? Erinnert ihr euch denn hier nicht des Staats im Staate? Fällt euch denn hier nicht der begreifende Gedanke ein, dass die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staats sind, der fester und gewaltiger ist als die euren alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staate gebet, eure übrigen Bürger völlig unter die Füße treten werden? Und die Fußnote dazu, die berühmte Formulierung vom Köpfe abschneiden enthält, die gern aus dem und gegen den Zusammenhang zitiert wird, der den Juden Menschenrechte zu, dafür aber eben die Bürgerrechte abspricht. Fern sei von diesen Blättern der Gifthauch der Intoleranz, wie er es von meinem Herzen ist. Derjenige Jude, der über die festen, man möchte sagen unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe hindurchdringt, ist ein Held und ein Heiliger. Ich weiß nicht, ob es deren gab oder gibt. Ich will es glauben, sobald ich sie sehe. Nur verkauft man mir nicht schönen Schein für Realität. Möchten doch immer die Juden nicht an Jesus Christus, möchten sie doch sogar an keinen Gott glauben, wenn sie nur nicht an zwei verschiedene Sittengesetze und an menschenfeindlichen Gott glaubten. Menschenrechte müssen sie haben, ob sie gleich uns dieselben nicht zugestehen. Denn sie sind Menschen und ihre Ungerechtigkeit berechtigt uns nicht, ihnen gleich zu werden. Wenn du gestern gegessen hast und hungerst wieder und hast nur auf heute Brot, so gibst dem Juden, der neben dir hungert, wenn er gestern nicht gegessen hat. Und du tust sehr wohl daran. Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel, als dass in einer Nacht ihnen, und jetzt kommt es, allen die Köpfe abzuschneiden und anderen aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken. Siehe diese Juden, sie glauben überhaupt nicht an Jesus Christus. Das musst du nicht leiden, und ich sehe, dass du sie mit Wohltaten überhäufst. Oh, sie haben Aberglauben, und das ist mir genug. Glaubst du doch an Zoroaster oder Konfuzius, an Moses oder Mahomet, an den Papst, Luther oder Calvin, das gilt mir gleich, wenn du nur an eine fremde Vernunft glaubst. Aber du willst selbst Vernunft haben, und das werde ich nie leiden. Sei unmündig, sonst wächst du mir zu Kopfe. Ich will nicht etwa sagen, dass man die Juden um ihres Glaubens willen verfolgen solle, sondern dass man überhaupt niemand deswegen verfolgen solle. Ich weiß, dass man vor verschiedenen gelehrten Tribunalen eher die ganze Sittlichkeit und ihr heiliges Produkt, die Religion, angreifen darf als die jüdische Nation. Denen sage ich, dass mich nie ein Jude betrog, weil ich mich nie mit einem einließ, dass ich mehrmals Juden, die man neckte, mit eigener Gefahr und zum eigenen Nachteil in Schutz genommen habe, dass also nicht Privatanimosität aus mir redet. Wem das Gesagte nicht gefällt, der schimpfe nicht, verleumde nicht, empfinde nicht, sondern widerlege obige Tatsachen. Das ist so lang zitiert, weil das aus dem Zusammenhang dann doch verständlicher wird, wie das alles gemeint war. Interessant ist für uns, wie Fichte reagierte, als er dann in kontinuierlichen Kontakt zu Juden wie David Veit oder Rachel Levin kam. Diese Kontakte begannen, als Johann Schmidt, der bei Fichte regelmäßig zum Mittagstisch geladen wurde, auf die Frage, ob er David Veit mit zum gemeinsamen Mittagstisch einladen dürfe, die Antwort bekam, also von Fichte, ja, wenn der Jude die Teilnahme wünscht, so sei er ja mehr als ein bloßer Jude, und wenn die Leute sich wunderten, dass er, also Fichte, der so stark gegen die Juden geschrieben, nur mit einem esse, so sei das eben auch für die Leute ganz recht. Ja, aber Jakob Katz ist der Hinweis zu verdanken, dass im Verhältnis Fichtes zu den Juden Johann Heinrich Schulz eine Mittlerstellung zur französischen Aufklärung, insbesondere Voltaires und Dohms, innehatte. Manche Formulierungen Fichtes wirken wie Paraphrasen aus Schulzes Polemik gegen Moses Mendelssohn, in der stand: Warum bestehen Sie darauf, ein abgesondertes Volk bleiben zu wollen? Das sich mit keinem Volke, das seine Abstammung nicht von Abraham herrechnen kann, vermischen mag. Warum wollen Sie es nicht zugeben, dass Ihre Nation mit den eigentlichen Bürgern des Landes durch gegenseitige Verheiratungen zu einer Familie zusammenschmelze? Warum wollen Sie einen besonderen Staat im Staate ausmachen? Der Kontext der Rezeption Schulzes ist die Anklage Fichtes wegen Atheismus im Anschluss an das Wöllnersche Religionsedikt von 1788. Bei der für Fichte die Verteidigungsschrift von Schulzes Anwalt Amelang als Muster seiner eigenen fungierte. Schulz entnahm er die Formulierung Staat im Staate. Die Äußerung, dass man allen Juden die Köpfe abschlagen möchte, war jüdischen Gelehrten wie Bloch bekannt, was sie zunächst von Kontakten zu Fichte abhielt. Diese Mitteilung regt mich sehr auf, und als ich Fichte wieder besuchte, erzählte ich ihm den Vorfall und äußerte, es könne doch nicht möglich sein, dass er dies gesagt. Er antwortete, also der Fichte, ja, ich habe Ähnliches gesagt. Allein unter den von mir angeführten Bedingungen ließ ich mir auch den Kopf abschlagen, nämlich unter der dafür einen besseren Kopf aufsetzen zu lassen. Zwar nahm Bloch es Fichte ab, dass diese schreckliche Formulierung metaphorisch gemeint sei, so dass er ihn schwerlich als glühenden Antisemiten ansah. Somit war er trotz anderer Wirkungsgeschichte kein Vertreter eines eliminatorischen Antisemitismus. Aber aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts wurde er wirkungsmächtig, als ob er das Diktum Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden verifizieren wollte. Aber Fichte folgte mehr den Gedanken der beschränkten bürgerlichen Emanzipation, die man damals Verbesserung nannte, also Verbesserung der Juden. Demnach stünde den Juden die Möglichkeit der Verbesserung offen, womit natürlich die christliche Taufe gemeint war. In der Revolutionsschrift bleibt allerdings eine andere, die bürgerliche Verbesserung, nur Ausnahmejuden vorbehalten. Als speziell jüdische galt nun, dass sie einen Staat im Staate bildeten und Hass gegen das Menschengeschlecht ausbilden. Dinge, die wir dann auch bekannt finden werden, worauf Saul Ascher aufmerksam gemacht hatte. Als Fichte nach der Niederlage Preußens gegen die französische Armee zum Gegner Napoleons geworden war, hielt er im besetzten Berlin die Reden an die deutsche Nation, die 1807 folgende veröffentlicht wurden, mit dem Ziel der Mobilisation gegen die französische Besatzung, ohne auch die innerhalb der deutschen Territorialstaaten lebenden Juden überhaupt zu erwähnen. Diese Verbindung zogen dann allerdings andere entgegen des kosmopolitischen Nationsbegriffs Fichtes, demzufolge der Staat bindende Glied zwischen Individuum und Menschheit sei. Dass die Rezeption und Absehung dieses Sachverhalts möglich war und ist, macht eine Apologetik dieser Schrift unmöglich, auch wenn es Menschen gab, die das noch vor dem furchtbaren NS-Richter Roland Freisler versuchten. Nach dem Freisler, also ihm im Verhör vorgeworfen hatte, dass er kein Fichte geworden sei, sprach Kurt Huber, um den handelt es sich, von dem Volksgerichtshof, angeklagt als Mitglied der Weißen Rose, vor Freisler eine Viertelstunde über Fichte, sich auf den fichtischen kategorischen Imperativ berufend. Und handeln sollst du so, als hänge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge. Und die Verantwortung wäre dein. Aber trotz Gnadengesuch wurde er natürlich hingerichtet. Der Freisler war eben halt nicht dankbar. David Veit pries in seinem Brief an Rachel Levin van Hagen Fichte, der mit dem persönlichen Umgang mehr punktete als mit seiner Revolutionsschrift. Fichte, bei dem ich bisher gespiesen habe, ist einer der hellsten Köpfe, die ich jemals gesehen habe. Ein christlicher und jüdischer Kopf zugleich. Ein großer Philosoph und ein Kerl, der zuerst denkt und dann lernt. Das Buch enthält viel. Und ich lasse mir den Kopf abschneiden, wenn sie nicht neue Sachen darin finden. Jüdischer Humor zur Zeit Fichtes. Saul Ascher konnte damals noch nichts darüber wissen, dass Fichte mit seinen akademischen Anfängen auch begann, anders über Juden zu denken. An der Rezeption und Wirkung Fichtes bis zum Nationalsozialismus änderte das wenig. Ein Antisemitismus der Vernunft mag für Fichte persönlich im Umgang mit wenigen Juden relativiert worden sein, aber er wirkte über das hinaus. Eine Kontinuität der Revolutionsschrift und der Reden zur deutschen Nation ist zwar als Konstruktion äußerlich, aber sowohl in ihrer affirmativen oder kritischen Variante blieb sie in einer völkischen Interpretation wirkmächtig, was gerade die dran geübte Kritik beweist. Nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine zionistische Interpretation seiner Reden, die, um hier nicht die Kritik der Antisemiten anzulocken, die sich Antizionisten nennen, die weitgehend eine Kritik der antisemitisch-völkischen Fichte-Rezeption einschloss. Im Philo-Verlag erschien eine Broschüre von 12 Seiten Fichte und die Juden von Levy. Und die endet auf Seite 12. Wird also schon sein, dass Fichte, wenn ihm die Hakenkreuzler als ihren Schutzpatron ansprechen, sich im Grabe auf dem alten Dorotheenstädtischen Friedhof herumdreht, dass die Inschrift aus dem jüdischen Buche Daniel 12,3 trägt, die Lehre aber werden leuchten wie des Himmels Glanz und die, die so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Der Schwindel im Kampf gegen die Juden und die Gerechtigkeit mit Fichtes Namen getrieben wird, ist erledigt. Also war es realhistorisch nicht, auch wenn die Fichte-Apologetik es gern so hätte. Kant ging es auch nicht anders. Vorab etwas über seine Einordnung der religiösen Haltungen. Er hat zwei Kriterien. Einmal, ob sie einen moralischen Bezug hat oder ob sie statutarisch sei oder nicht. Also entweder sie ist unstatutarisch, das heißt ohne Regeln nach dem bloßen Gefühl, oder statutarisch, das heißt auf Regeln und Gesetzen basierend. Also das ist mit statutarisch ja gemeint. Daraus ergeben sich vier Möglichkeiten. Erstens den reinen moralischen Glauben, der keine Gesetze nötig hat. Also reinen Religionsglauben. Davon unterschieden ist die kultische Religion, die zwar auch auf Moral bedacht ist, dazu aber Gesetze benötigt. Da es um die Gunst geht, die man sich dabei erwirbt, ist es kein Glaube, sondern Religion. Der Freigeist oder Anarchist ist weder auf Moral bedacht, noch befolgt er Gesetze. Und der vierte Punkt, der Jude, der nicht auf Moral bedacht sei, aber sich gleichzeitig an Gesetze hält, die niemanden etwas bringen. Kant hält das Judentum für die abscheulichsten aller religiösen Einstellungen, die nicht einmal Religion sei, weil ihr der moralische Bezug fehle und daher die Menschen nicht moralisch verbessern könne. Sie diene nicht dem Nächsten, da die Gesetze keinen humanitären Aspekt aufweisen und statt eines Pflichtbewusstseins des Menschen nur eine Disziplinierung durch das Gesetz vorliege. Die Geschicklichkeit, andere zu betrügen, ist der zweite Vorwurf gegen das Judentum. Da finden wir schon die späteren Stereotypen, wie sie am Ende des 19. Jahrhunderts in aller Antisemitenmunde sind, die allerdings hier historisch aus der Diaspora noch nicht rassistisch begründet werden. Kant schreibt, die unter uns lebenden Palästina, also damit sind die Juden gemeint, sind durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil, auch was die größte Menge betrifft, in den nicht unbegründeten Ruf des Betruges gekommen. Es scheint nun zwar befremdlich, sich eine Nation von Betrügern zu denken, aber ebenso befremdlich ist es doch auch, eine Nation von lauter Kaufleuten zu denken, deren bei weitem größten Teil keine bürgerliche Ehre sucht, sondern diese ihren Verlust durch die Vorteile der Überlistung des Volks, unter dem sie Schutz finden und selbst ihre untereinander ersetzen wollen. Nun kann dieses bei einer ganzen Nation von lauter Kaufleuten, also nicht produzierenden Gliedern der Gesellschaft, auch nicht anders sein. Mithin kann ihre durch alte Satzung sanktionierte, von uns, unter denen sie leben, selbst anerkannte Verfassung, ob sie zwar den Spruch Käufer tue die Augen auf, zum obersten Grundsatz ihrer Moral im Verkehr mit uns machen, ohne Inkonsequenz nicht aufgehoben werden. Der dritte Punkt, der später auch in aller Antisemitenmunde sein wird, ist, Kant unterstellt den Juden einen Hass auf das gesamte Menschengeschlecht. Ein Vorwurf, der im selben Jahr in Fichtes Revolutionsschrift auch erhoben wurde und die Separation von der Menschheit meinte. Der Vorwurf lautet, dass das jüdische Volk das ganze menschliche Geschlecht von seiner Gemeinschaft ausschloss. Als ein besonders von Jehova für sich auserwähltes Volk, welche alle anderen Völker anfeindete und dafür von jedem angefeindet wurde. Bei Kant verhärtete sich der Vorwurf, was Kontakten und intensive Freundschaften mit Juden keineswegs ausschloss. Er hatte sogar die Hoffnung, dass aus dem Judentum ein rein moralischer Glaube in seinem Sinne entspringen könnte. Aber zunächst ging er davon aus, dass die Glaubensarten der Völker zu einem Charakter sich verfestigt hätten. Dies rückt in die Nähe von Rassenkonstruktion, ohne dass dies irgendwo konkretisiert würde. Den Vorwurf des Menschenhasses nahm Kant niemals zurück, sondern bekräftigte ihn. So zog sich das Judentum, schreibt er, seiner ersten Einrichtung nach, da ein Volk sich durch alle erdenkliche, zum Teil peinliche Observanzen von allen anderen Völkern absondern und aller Vermischung mit ihnen vorbeugen sollte, den Vorwurf des Menschenhasses zu. Kant war nicht bereit, die jüdische Religion zu tolerieren, wie sie ist, sondern wollte sie reformieren und eliminieren hin zu einer rein moralischen Religion. Obgleich dies von seinen Gedanken her für alle Religionen gelten müsste, traute er den Juden, trotz seiner Polemiken gegen sie, eine Euthanasie des Judentums zu. Sprach aber nicht, wie es konsequent gewesen wäre, von Euthanasie des Christentums und anderer Religionen. Unter Euthanasie wurde nicht der Untergang der Juden verstanden, sondern der Übergang zu Kants moralischer Religion. Also hier das Corpus Delicti im Kontext, der diesen Sachverhalt belegt. Die Euthanasie des Judentums ist die rein moralische Religion mit Verlassung aller alten Satzungslehren, deren einige doch im Christentum noch zurückbehalten bleiben müssen. Welcher Sektenunterschied endlich doch auch verschwinden muss und so das, was man als den Beschluss des großen Drama des Religionswechsels auf Erden nennt, wenigstens im Geiste herbeiführt, da nur ein Hirt und eine Herde stattfindet. Euthanasie des Judentums ist so der Übergang zu Kants moralischer Religion, bedeutet nicht, wie das dann ja wirkte, Euthanasie der Juden. Sachlich hätte er auch von Euthanasie des Christentums in seiner damaligen Gestalt sprechen können, was er aber nicht tat. Die Freundschaft mit Moses Mendelssohn, von der man sagen kann, dass sie beiderseitig mehr als bloß oberflächlich war, zeugt bei Kant davon, dass er die Schlüsse, die man später aus ihm zog, als er im NS beliebt war, wegen seiner Formulierung über Juden, keineswegs teilte. Die Textstellen belegen allerdings im Großen und Ganzen mehr eine von Kant sonst verurteilten Gedankenlosigkeit als eine systematische Betrachtung der Sache selbst. Sowohl Kant wie Fichte bieten allerdings für die späteren Antisemiten Steilvorlagen. Auch Hegel knüpft zunächst an deren Auffassung von den Juden an. In der Zeit, in der Fichte und Kant ihre judenfeindlichen Thesen veröffentlichten, beschäftigte sich Hegel mit Kant und Fichte. Die Kant-Exegese des Tübinger Stifts, wie Hegel sie Gottlob Christian Storr unterstellte, führten bei Widerlegung des Gottesbeweise zu einem naiven Fideismus und Supranaturalismus. Hegels früher Antijudaismus vereinigt traditionelle und moderne Momente. Seine Religionskritik am Judentum entspringt zwar dem christlichen Antijudaismus, erfolgt jedoch in einer aus der Moderne entspringenden philosophischen Kategorie, insbesondere der Kritik der jüdischen Staatskonzeption und Eigentumsordnung, die auf der durch die französische Aufklärung ausgelöste politische Umwälzung im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland beruht. Hegels Antijudaismus ist weder der traditionelle christliche Antijudaismus noch der spätere Rassenantisemitismus des 19. Jahrhunderts, sondern eine Judenfeindschaft, die dem antisemitischen Geist der christlich-europäischen Aufklärung entspringt. In den Manuskripten Hegels, seiner Berner und Frankfurter Zeit, finden sich Abhandlungen zur Herr- und Knecht-Problematik, die noch eine theologische Problematik enthält, die in der späteren Fassung in der Phänomenologie des Geistes verschwand. Dort gilt noch die Entstehung der jüdischen Religion als eine Stufe des Prozesses der Herausbildung des Geistes, der aus der Sphäre des Natürlichen und Sinnlichen zunächst als Antithese sich herausarbeitet und die unmittelbare Einheit mit der Natur aufkündigt. Hegels spätere Religionsphilosophie bezeichnet die jüdische Religion zusammen mit der islamischen als Religion der Erhabenheit und unterscheidet sie von der griechischen, der Schönheit, und der römischen, der Zweckmäßigkeit. Die Philosophie der Geschichte hat eine Vierteilung: orientalisch, griechisch, römisch und germanisch, wobei das Judentum der orientalischen zugeordnet ist. Die vorchristlichen Formen von Religion ermangeln Hegel zufolge der Vermittlung des Geistes mit der Natur. In der Naturreligion herrsche die Natur als erstes und einziges Prinzip, während in der jüdischen und griechischen Religion der Geist alles Natürliche unterworfen habe. In einem Fragment, das der Titel Geist des Orientalen zugeordnet wurde, werden die Orientalen folgendermaßen herausgestellt. Die Orientalen haben festbestimmte Charaktere. Wie sie einmal sind, ändern sie sich nicht mehr. Die Richtung des Wegs, den sie eingeschlagen haben, verlassen sie nicht. Was außer ihrem Wege liegt, ist für sie nicht vorhanden. Aber was sie auf dem Wege stört, ist ihnen feindselig. Ihr einmal festbestimmter Charakter kann nicht von sich ablassen, nicht das, was ihm entgegen ist, in sich aufnehmen und sich damit versöhnen. Das eine wird herrschend, das andere ein beherrschtes. Macht ist der Begriff, in dem die Wesen gleich sind. Da die Schranken des Charakters Wirklichkeiten geben, die die Liebe nicht vereinigen kann, so müssen sie objektiv verbunden sein, das heißt, unter einem Gesetz stehen. Dass das mit den festgestimmten Charakteren bei den Juden auf keinen Fall stimmt, kann man ja an den dicken Wälzern mit zig Bänden sehen, die über jüdische Geschichte geschrieben worden sind. Aber später wird Hegel in der Enzyklopädie den Juden den Charakter des Erhabenen auch noch bestreiten und den Islam als Aufhebung der Borniertheit des Prinzips der Juden deuten. Im Mohammedanismus ist das bornierte Prinzip der Juden durch Erweiterung zur Allgemeinheit überwunden. Hier wird Gott nicht mehr wie bei den Hinterasiaten als auf unmittelbare sinnliche Weise existierend betrachtet, sondern als die über alle Vielheit der Welt erhabene eine unendliche Macht aufgefasst. Der Mohammedanismus ist da im eigentlichen Sinne des Wortes die Religion der Erhabenheit. Im Wintersemester 1822-23 finden wir immer noch das Moment der Verachtung des Judentums als Verhältnis der Knechtschaft. Aber auch ein antizionistisches Moment, das später auch bei Alfred Rosenberg und Hitler zu finden ist. Nachdem Judentum und Staatlichkeit unvereinbar seien. Das geht in der Epoche ziemlich durcheinander, nicht? Manche bezeichnen die Juden als Staat, die andere sprechen ihnen überhaupt die Möglichkeit von Staat ab. Hegel schreibt, die Juden haben, was sie sind, durch den einen. Dadurch hat das Subjekt keine Freiheit für sich selbst. Spinoza sieht das Gesetzbuch Moses so an, als habe Gott es den Juden zur Strafe, zur Zuchtrute gegeben. Das Subjekt kommt nie zum Bewusstsein seiner Selbstständigkeit. Deswegen finden wir bei den Juden keinen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Denn das Subjekt ist nicht an und für sich seiend. Wenn das Subjekt aber im Judentum wertlos ist, so ist dagegen die Familie selbstständig. Denn an die Familie ist der Dienst Jehovas gebunden und sie somit das Substantielle. Der Staat aber ist das dem jüdischen Prinzip Unangemessene und der Gesetzgebung Moses fremd. Überhaupt hat die jüdische Geschichte große Züge, nur ist sie verunreinigt durch das geheiligte Ausschließen der anderen Volksgeister, durch Mangel an Bildung überhaupt und durch den Aberglauben, der durch die Vorstellung von dem hohen Werte der Eigentümlichkeit der Nation herbeigeführt wird. Die Geschichte des israelischen Volkes gilt Hegel als Geschichte von Nomaden, die kontingenterweise sesshaft wurden, deren Geist aber noch das Nomadendasein fristet, entsprechend der Legende des Ahasver, des ewigen Juden, der zur ruhelosen Wanderschaft verurteilt worden sei, weil er Christus auf seinem Kreuzesweg Rast und Erquickung versagt hätte. Die Beziehung der sesshaften Hebräer zu anderen Völkern sei das der Feindschaft und Verachtung. Der Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten wird als halbherzig, seelenlos und das Gesetz als bloßes neues Joch diffamiert, das Moses trotz des sklavischen Selbstbewusstseins der Hebräer gelang. Sie reicht Hegel zufolge nicht für eine wirkliche Freiheit aus, sondern führte in ein neues Joch. Die steht in der Tradition der kantischen Deutung des Judentums als statutarischer Religion. Es ist kein Wunder, schreibt Hegel, dass dieses in seinem Freiwerden sich am sklavischsten betragende Volk bei jeder in der Folge vorkommenden Schwierigkeit oder Gefahr durch die Reue Ägypten verlassen zu haben und den Wunsch, wieder dahin zurückzukehren, zeigte, dass es ohne Seele und eigenes Bedürfnis der Freiheit bei seiner Befreiung gewesen war. Der Befreier seines Volkes wurde auch sein Gesetzgeber.

Hegel schreibt, das Verhältnis eines Sohnes zum Vater ist nicht eine Einheit, ein Begriff wie etwa Einheit, Übereinstimmung der Gesinnung, Gleichheit der Grundsätze und dergleichen, eine Einheit, die nur ein Gedächtnis ist und von Lebendigen abstrahiert, sondern lebendige Beziehungen, lebendiger, gleiches Leben, nur Modifikation desselben Lebens, nicht in Gegensetzung des Wesens, nicht eine Mehrheit absoluter Substantialitäten. Also Gottes Sohn, dasselbe Wesen, das der Vater ist, aber für jeden Akt der Reflexion, aber auch nur für einen solchen, ein besonderes. Die Kritik Kants und Fichtes am Judentum wird bis in die Termini hinein, wie man hier immer wieder gemerkt hat, von Hegel wiederholt und in den erwähnten systematischen Zusammenhang seiner Geistesphilosophie gebracht. Als Absonderung gegenüber der Menschheit und bloßen Gesetzesreligion. Hegel schreibt noch, das jüdische Volk wollte für sich hoch erhaben, allein in seiner Art, seinen Sitten, seinem Dünkel beharren. Jede Gleichstellung, Vereinigung durch Sitten mit anderen war ihm eine greuelhafte Abscheulichkeit. Und doch stand es durch die Lage seines kleinen Landes, durch Handelsverbindung, durch die Vereinigung der Völker, welche die Römer stifteten, in mannigfaltigen Beziehungen mit anderen. Dem Drange der Völker, sich zu vereinigen, musste die jüdische Sucht, sich zu isolieren, unterliegen. Und nach Kämpfen, die umso entsetzlicher waren, je eigener dies Volk war, war sie auch unterlegen und durch die Unterwerfung des Staats und eine fremde Gewalt tief gekränkt und erbittert worden. Umso hartnäckiger hielt dies Volk fernhin auf seine statutarischen Gebote der Religion. Es leitete seine Gesetzgebung unmittelbar von einem ausschließlichen Gott ab. In seiner Religion war die Ausübung einer unzähligen Menge sinn- und bedeutungsloser Handlungen wesentlich. Und der Dienst Gottes und der Tugend war ein zwangsvolles Leben unter toten Formularen. Dem Geist blieb nichts als der hartnäckige Stolz auf diesen Gehorsam der Sklaven gegen sich nicht selbst gegebene Gesetze übrig. Die jüdische Nation stellt der junge Hegel noch der germanischen entgegen, wenn er formuliert, erst die germanischen Nationen sind im Christentum zum Bewusstsein gekommen, dass der Mensch als Mensch frei ist, die Freiheit des Geistes seine eigenste Natur ausmacht. Dieses Bewusstsein ist zuerst in der Religion, in der innersten Region des Geistes aufgegangen. Aber dieses Prinzip auch in das weltliche Wesen einzubilden, das war eine weitere Aufgabe, welche es zu lösen und auszuführen eine schwere, lange Arbeit der Bildung erfordert. Wir sehen hier schon Momente der politischen Theologie. Diese Entgegensetzung gibt Hegel allerdings menschenrechtlich argumentierend in der Rechtsphilosophie preis, die von Polemiken gegen Antisemiten wie Fries voll ist. Dort schreibt er etwas anders als vorher, es gehört der Bildung, dem Denken als Bewusstsein des Einzelnen in Form der Allgemeinheit, dass ich als allgemeine Person aufgefasst werde, worin alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht, weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener und so weiter ist. Dieses Bewusstsein, dem der Gedanke gilt, ist von unendlicher Wichtigkeit. Nur dann mangelhaft, wenn es etwas als Kosmopolitismus sich dazu fixiert, dem konkreten Staatsleben gegenüberzustehen. Hegels Stellung zur Judenemanzipation erweist sich letztendlich dann auch als janusköpfig, da er sowohl die Stärkung der Rolle des Staates bejaht, als auch skeptisch ist, weil die Juden einer besonderen Religionspartei und einem fremden Volk angehören. Kants, Fichtes und Hegels Judenfeindschaft situiert sich in dem Zwischenraum von Antijudaismus und Antisemitismus und ist von daher unterschiedlich interpretierbar. Also wir interpretieren eigentlich bei allen in seiner eigenen Art und Weise einen Übergang. Ohne dass der vollständig vollzogen wird. Also die christlich-jüdischen, also die christlichen anti-jüdischen Elemente, die bleiben erhalten. Sie sind aber auch noch nicht in diesem Sinne rassistisch dann noch aufgeladen, wie es im 19. und 20. Jahrhundert dann immer wieder der Fall war. Zu allen drei Denkern muss man aber sagen, sie machen einen mehr oder weniger schweren Lernprozess durch. Kant und Fichte vor allem nachdem sie Juden persönlich kennenlernten und sogar sich mit ihnen eng befreundeten. Während Hegel von dem Antisemitismus, der sich in der Zeit breit machte, äußerst abgestoßen fühlte. Also besonders Fries hatte es ihm ja angetan. Nicht? Er hat den dann in seiner Rechtsphilosophie viele Polemiken gewidmet. Einer der Denker, der auch dem deutschen Idealismus zugerechnet wird, so kann ich noch ergänzen, partizipierte weniger an der Judenfeindschaft der Zeit von Fichte, Kant und Hegel. Er fällt aus dieser Tendenz heraus, auch weil er mit Juden und jüdischen Vorstellungen äußerst vertraut war und er sein Christentum frei von antijüdischen Ressentiments reflektieren konnte, ohne seine christliche Identität, die er bewahrte, aufzugeben. Seine Kenntnisse des Judentums war auch aus erster Hand, da neben Griechisch und Latein auch und neueren Sprachen noch Hebräisch, Aramäisch und Arabisch beherrschte. Das lag daran, dass sein Vater, ein führender Orientalist seiner Zeit, ihn auch unterrichtete. Schon in ganz frühen Arbeiten, wo er sich mit der Gnostik und mit dem Ursprung des Übels beschäftigte, kritisierte er die antisemitischen Tendenzen, also die antijudaistischen Tendenzen der Gnosis, insbesondere Marcions.